Du, lieber Lothar, sollen wir uns über Schmerzgrenzen unterhalten heute in Episode 05? Gerne. Bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das freut mich, weil sonst bin ich immer die, die sagt, ich bin aufgeregt. Ja, ich weiß nicht, ob ich was davon habe, wenn wir beide aufgeregt sind. Also der, Es beruhigt sag mal, mich, der dass du Künstler. nicht aufgeregt bist. Der künstlerische Adrenalin, also sozusagen das Hormon, das den Künstler in ein bisschen andere Sphären treibt, ja, das ist ja schon auch wichtig. Hast du das jetzt auch? Also bist du nicht aufgeregt, oder? Ich bin immer aufgeregt. Das liegt in meiner Natur. Aber ist es Angst? Ja, schon auch ein bisschen Angst vorm Versagen. Das kommt immer mit dazu. Aha. Aber das ist jetzt nicht vordergründig heute. Aber es gibt ja auch dieses fröhliche Aufgeregtsein. Das wär's dann nicht. Schon. Schon. Das mischt sich alles durch. Beziehungsweise mal gibt es irgendwie so, wenn du dir vorstellst, wie so überlagerte Wellen, dann ist mal quasi diese freudvolle, lustvolle Aufgeregtheit mal sozusagen an der Oberkante und dann mal ein bisschen die Angstkurve treibt dann manchmal nach oben vor kleinen Events, die man vielleicht lieber ja, vermeiden würde. Also das fluktuiert. Nein, ich brauche es so gar nicht. Ich würde am liebsten so Bali Beach und ein bisschen rausschauen bei einem Long Drink. Das ist so. Also da bist du jetzt in dieser Episode schon gefordert. Na, und die Aufregung, da hast du völlig recht gefordert, du hast mir ein Hörbeispiel geschickt, das haben wir auch auf der Homepage bei der Episode dabei, braucht man nur auf Play drücken. 1 Minute 30 und ich kriege da Beklemmungen. Also da gibt's, da zieht es irgendetwas zusammen und das macht mir wirklich Stress. Schön. Das soll ja genau auch einmal vorkommen, ja, dass man irgendwo hingetrieben wird Ja. durch Musik hören, wo man eigentlich nicht hin möchte. Das ist schon eine Kraft. Das freut dich. Also es freut mich, dass das Musik bewirken kann. Ja, Ja, natürlich, das ja. freut mich, weil das bezeugt für mich, dass diese Ausdruckskraft, die dahinter steckt, die ist ernst gemeint. Ja. Ja, Ja. spürbar. Genau. Ich hab's, wenn ich zur S-Bahn gehe in Wien, Quartier Belvedere, da ist die S-Bahn-Station in einer Kurve und wenn da die Lokomotiven mit den Zügen hereinschrammen, dann quietschen die und so erbärmlich, dass man es gerade noch aushält. Das ist so genau auf der Kante, weil die wird nämlich langsamer, sie wird zwar lauter, aber dieses langsamer und lauter kombiniert sich auf, dass sie genau an der Grenze des Erträglichen dann letztlich stehen bleibt. Der Hund, wenn ich den mit habe, der zieht die Ohren nach hinten und duckt sich so ein bisschen hinter mir, der hält es auch gerade noch aus. Und so drückt man das halt einfach 15 Sekunden durch. Das ist aber nicht weit entfernt von dem, was du mir geschickt hast. Und ich habe mich jetzt an der S-Bahn schon ein bisschen dran gewöhnt. Da habe ich jetzt keine Beklemmung mehr, sagen wir mal so. Es ist nur deppert und unangenehm. Ja, wobei man da auch so als Ehrenrettung des Komponisten und auch des Interpreten sagen muss, du hörst es direkt, also über Ohrstöpsel, also über Kopfhörer oder was auch immer. Und du hast diese Beschallung, diese extreme Höhe und diese extreme auch Intensität, weil das ist ja auch noch elektronisch verarbeitet, diese Signale, die da durch die Flöte produziert werden. Und das kriegst du direkt in dein Ohr. Ja. Geschickt. Also wenn du das auf einer Bühne hörst, also oder von einer Bühne produziert hörst mit ein bisschen Distanz, Ah. dann kommt das schon noch mal Ah, nicht verstehe. so beklemmend rüber. Das hatten wir schon mal ein bisschen bei diesen leisen Tönen auch, ja, dass die Distanz des Hörers zur agierenden Person oder halt zur akustischen Quelle, das macht schon noch mal einen ziemlich großen Unterschied. Und ich glaube, das ist auch die Fluchtdistanz. Ich komme ja nicht weg, wenn ich die Kopfhörer auf habe und muss mich dem wirklich stellen. Und ich denke mir, in einem Konzerthaus mit den 3 deklarierten Fluchtwegen fühlt sich das dann möglicherweise schon anders an. Einerseits natürlich und andererseits ist ja auch diese Schmerzgrenze, diese obere Hörgrenze, ab der ein Schalldruck keine Hörempfindung mehr, sondern eine Schmerzempfindung wird, das erzeugt ja im Menschen ein Fluchtgedanken. Also der möchte sich ja diesem Schmerz nicht aussetzen. Und da hast du recht. Also da ist es im Konzerthaus schon einfacher, sich davon zu schleichen, im besten Fall. Über die Reihen hinweg. Du hast auch als Vorbereitung geschickt einen Link von Klaus Schädel, die Eröffnung, vom Eröffnungskonzert der Donaueschinger Musiktage 2016. Und da sieht man auch, wenn man sich das anschaut, das Werk Blutrausch, die Uraufführung war da, man kann auf das Video klicken beim Link und dann sieht man und hört man, die Musiker haben Gehörschutz. Die haben etwa alle irgendwas in den Ohren drin stecken. Ja, einerseits ist das vielleicht auch ein bisschen Gehörschutz. Ich glaube aber nicht nur, sondern das sind auch Click-Tracks, die die Komponisten da haben, die Musiker. Was ist das? Das heißt, sie haben im Ohr den Ablauf, also den musikalischen Ablauf, den zeitlichen oder auch den Tempoablauf des Stückes, sodass sie wissen, wo sie sind im Stück. Das klickt so, klick, klick, oder? Ja, genau. Oder manchmal gibt es auch Anweisungen des Komponisten, Takt so und so oder Einsatz da und dort oder Abschnitt hier und da, weil das ist teilweise so laut. Die Instrumente sind ja auch abgenommen, also Ton abgenommen, jedes einzelne Instrument für sich und die hören sich teilweise ja auch gar nicht mehr. Und das finde ich sehr interessant. Also ich habe verschiedene Themenbereiche zu unserem Schmerzgrenzen-Episodenkreis versucht zu finden oder zusammenzutragen. Und da kommt das auch vor. Also diese extreme Lautstärke, wenn man als Musiker so laut spielt, dass man teilweise auch die Kontrolle über das eigene Instrument nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Also und ich glaube, ja, und ich glaube, das kommt da auch noch mit dazu. Nicht nur der Gehörschutz. Also Schmerzgrenzen ist das Thema dieser Episode. Genau. Schmerzgrenzen im Bereich des Phonetischen, also der Lautstärke, Schmerzempfinden, Hör-, Obergrenzen einerseits und andererseits aber auch die musikalischen Schmerzgrenzen. Also was ertrage ich an Ästhetik? Aber auch die emotionellen, weil diese Beklemmung, die ich da manchmal spüre, ist sagen wir wirklich auch eine emotionelle Reaktion, also eine vegetative emotionelle Reaktion auf eine eben Befindlichkeit. Ja, also das wird dann schon ein physisches, grenzwertiges Erlebnis dann für dich. Ja, ja. Und bei welcher Art von Musik man solche grenzwertigen Erlebnisse, die man eigentlich nicht sich freiwillig erleben lassen möchte, ja, darüber können wir auch gerne sprechen. Hansi Hinterseer. Also mir fällt dann auch sowas Volkstümliches ein. Ich möchte lieber keinen Namen nennen. Okay, ja, ja. Ja, also ich habe Namen im Kopf und das sind auch manchmal oder oft eher kleine, kleingewachsene Menschen, wirklich, ja. Die dann, ja, die auf der Bühne dann sehr, sehr sich groß präsentieren in Hallen mit Tausenden, Abertausenden von schunkelnden Zuhörern und die auf der Bühne stehen, die sind oft sehr klein. Aha. Napoleon, ja, Hitler. Also ich meine, da fällt mir jetzt niemand ein, der wirklich singt und klein ist, aber du hast wahrscheinlich ein Bild und willst den Namen nicht dazu sagen. Okay. Nein, lieber nicht, weil ich möchte nicht so gern polarisieren. Ja, ja. Aber das wäre meine musikalische Toleranzgrenze. Wenn dann auch noch so ein Selbstzweck, so eine Selbstdarstellung dazukommt, sodass die Musik fast sogar noch im Hintergrund austauschbar wäre, dann hat das eigentlich mit Musik nichts mehr zu tun für mich und das ist dann meine persönliche musikalische Schmerzgrenze. Ja, aber was ist das genau? Du könntest ja das Ganze auch sehen als Erlebnis oder spürst du etwas, was dich an deine Grenzen bringt und das könnte dich ja genauso faszinieren. Also was mich in dem Fall eben dann nicht fasziniert ist, dass das mit so ganz einfachen Parametern manipuliert. Aha. Also dass es einer großen Masse mit ganz wenig Mittel, große Massen mit ganz wenig Mittel bewegt bzw. manipuliert. Das ist ja großartig. Das finde ich für, wenn man sich als Künstler oder auch als Kunstbeflissener oder als verantwortungsvoller Künstler betrachtet, finde ich das sehr gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Also Na, ich möchte schon ein bisschen dagegen drücken, weil ist das nicht genau das, was du möchtest mit deiner Musik? Also mit etwas bewirken? Warum musst du dann extra noch Kubikmeter heben, wenn es einfach ja auch schon geht, wie man also sieht, hört? Wie man hört, ja. Also ich finde so Manipulation von großen Massen mit wenig Ausdrucksmittel. Und wenn man das analysiert, also die Musik, die da für mich eben schmerzgrenzwertig eben fast schon als nicht mehr Musik ja, definiert werden kann, das basiert auf immer ewig gleichen Themen, die auch in der Vokalparts behandelt werden. Es ist immer der gleiche oder ähnliche Gesichtsausdruck. Es ist eine Bühnenshow meistens, die mit ganz viel Brimborium und Licht und Effekten noch hinzukommen, sodass oft diese agierenden Persönchen da auf der Bühne eigentlich nur so ein bisschen schmückendes Beiwerk sind. Also es wird extrem viel Geld da in diese Massenveranstaltungen getragen oder die Umwegrentabilitäten sind extrem hoch. Mhm. Aber die Mittel, mit denen man das produzieren kann, sind oft extrem billig. Ja? Und da stimmt für mich dann das Verhältnis oft nicht. Ist es die Vorhersagbarkeit dann letztlich? Es ist eigentlich ein bisschen diese Langeweile. Es ist diese, wieso soll ich mir was anhören, wo ich genau weiß, was in den nächsten 2-3 Sekunden passiert. Genau, ja. Also ich würde es als eher als vorhersehbare Langeweile bezeichnen. Das ist aber eine persönliche, persönliche Empfindung, weil hunderttausende Menschen finden das super. Ich kriege so eine bleierne Müdigkeit, wenn es um Fußball geht. Das ist so vorher, also das ist vielleicht jetzt eine andere Geschichte, erreicht keine Schmerzgrenze, sondern nur die Grenze der Langeweile, der Bleie, Ja, ich meine, wo meine musikalische Toleranz, ja, wo die endet, das ist eben diese Primitivität im Ausdruck, aber dieses Suggerieren von Komplexität. Von Komplexität, genau, oder auch von Kompetenz. Ja? Und da hört für mich die musikalische Toleranzgrenze auf. Wenn es auch zum Beispiel jetzt nur laut wäre, also reine Selbstzweck, da stehen Musiker auf der Bühne, das kann man ja manchen Noise oder Ambient oder Hardcore, Electric, bla bla bla Bands ja auch vorwerfen, dass die nur auf Lautstärke und auf Aggressivität abzielen. Wenn das zum Selbstzweck wird und ich das Gefühl habe, die wären besser engagiert im Straßenbau, ja, dann ist für mich auch eine musikalische Schmerzgrenze erreicht. Fuckheads, also das sollte man jetzt an dieser Stelle empfehlen, ich werde es verlinken auf Spotify. Ja. Kann man zwischendurch schon hören. Aber ich meine, bei Fuckheads ist es ja so, die machen ja wirklich Krach und Lärm. Fuckhead oder Fuckheads weiß ich jetzt nicht genau. Und ich kenne wen, der das sehr gerne mag und das ist ein durchaus vernünftiger Mensch. Was hat er gesagt, warum er sich das anhört? Ja, ich glaube, ja, kann ich jetzt leider nicht mehr nachvollziehen, aber wir werden einfach mal vielleicht reinhören. Aber ich meine, die Stille wäre ja praktisch hier der große Feind von seiner vorhersagbaren Musik, weil wenn es leise ist, bricht alles zusammen. Die gesamte Bühnenshow, der ganze Effekt, also die Stille ist der krasse Feind und vielleicht, wenn man die Stille nicht einbauen kann ins Konzept, dann wirkt es vielleicht eben so, wie du beschreibst. Ja, finde ich jetzt eine schöne Erklärung auch, die wieder etwas versöhnlicher wirkt, mit diesen persönlichen Schmerzgrenzen. Aber dieses vorantreibende, derselbe Rhythmus und dieses Damm, Damm, Damm hat ja auch für mich zum Beispiel was Aggressives für sich, obwohl es so freundlich und friedlich und textinhaltlich freundlich daherkommt. Naja, diese musikalische oder auch kompositorische Methode in der Wiederholung, in der Häufung, ja, eines extremen Ausdrucksmittels etwas zu bewirken, das ist ja nichts Neues. Mhm. Also das passiert in vielen Musikästhetiken, ja. Für mich ist immer die Frage, was möchte derjenige, der das produziert oder der das interpretiert, was möchte der damit ausdrücken, was möchte der damit transportieren? Erreichen. Und das, was für mich jetzt nicht mehr unter Musik fällt, sondern eigentlich nur noch unter Unterhaltung, das transportiert für mich nichts mehr. Ja. Ich habe dir auch einen Link geschickt über die Komponistin Galina Ivanovna Ustvolskaya. Ja. Ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen. Eine russische Komponistin der älteren Generation. Sie war Schülerin auch von Schostakowitsch. Diese alte oder ältere Dame ist geprägt, oder deren Musik ist geprägt von wirklich extremen Ausdrucksmitteln. Mhm. Würde man jetzt dieser kleinen Frau nicht zumuten oder zutrauen, wenn man die so sieht, auch in Interviews. Aber diese Obsessivität, auch diese kompositorischen Mitteln, der Dynamik, dieser extremen Dynamik zum Beispiel, die auszureizen, das ist etwas, was ihre Kompositionen prägt. Und da habe ich nicht das Gefühl, das ist der reine Selbstzweck, sondern da merkt man, dieser ganze Unterbau an philosophischer und auch an Lebenserfahrung und an innerer Überzeugung, aus der heraus entstehen diese Kompositionen. Das kann ich nachvollziehen, auf eine Art, auch wenn es mir manchmal nicht gefällt. Ja, Sikorski.de, das ist so eine Website über Komponisteninformationen offenbar, sie beschreibt: Ihr Werkkatalog ist überaus konzentriert, Ihre musikalische Botschaft lapidar und kompromisslos. Und ich habe mir es angehört, die Komposition Nummer 2. Und ich meine, das kann man jetzt auf zwei verschiedene Arten lesen. Entweder arbeitet sie am Demontieren eines politischen Regimes, oder sie unterstützt dieses Regime ganz maximal, weil es eben so eine Art so offizielle Dekonstruktionsmusik ist. Ich weiß nicht, ich kann das nicht besser formulieren, aber das ist sehr, sehr heftig, sehr kräftig, sehr eben das lapidar und kompromisslos kommt schon ganz gut hin. Ja. Und das kann man jetzt als feindlich bezeichnen, als staatsfeindlich, und sie einsperren als Dissidentin, das würde mich gar nicht wundern, oder eben sie als große Unterstützerin eines auch des politischen Regimes sehen. Ja, auch eines autoritären Gebildes, Staatengebildes. Wissen wir da was drüber, ob sie da jetzt… Also der Untertitel ist als Dies Irae bezeichnet. Ah ja, auch sehr viel mit Glauben, obwohl man es nicht richtig hört. Also es ist schon diese Metaphysik, dieses Metaphysische in ihrem Werk auch sehr, sehr präsent, innerlich präsent. Und dass diese Gottesgläubigkeit auch in dieser Ohnmacht sich zu befinden, also diese Diskrepanzen, die sich daraus entwickeln, die kommen da für mich auch zu tragen. Also diese extremen Häufungen von extremen Ausdrucksmitteln, ist bei ihr schon auffällig. Ja. Ein sehr schönes Porträt ist auch dabei, wir haben es verlinkt, und ich würde es auch wirklich empfehlen anzuschauen, über sie als Person. Man kriegt mit, wie sie lebt, wo sie lebt, und eben eine recht einfache Frau, also vom nichts Pompöses und nichts Kräftiges, und sehr analytisch wirkt sie da, also sehr geformt. Ich meine, was ich da auch schön finde, ich hatte einen Auszug aus einem Buch, Komponieren als Obsession, im Böhlau Verlag, der beschäftigt sich eben mit der Komponistin Ustvolskaya. Und da geht es unter anderem auch darum, dass die Pianistin auch für die Interpreten und für das Publikum das Äußerste abverlangt. Mhm. Also wenn man sich nur vorstellt, man muss diese Passagen, die im sechsfachen Fortissimo und auch noch in einer Wiederholung stattfinden, wenn man die üben muss, ja, dann geht das wirklich abschnittsweise an die Schmerzgrenzen oder darüber hinaus. Also wenn ein Kontrabassist in den höchsten Fortissimi, in den ganz hohen Lagen, also schon mal ein Instrument, das extrem viel Kraft und Anstrengung braucht, einen Ton zu erzeugen, und dann muss der noch extrem lange, extrem laut spielen, das macht man wirklich nur, wenn man dahinter eine Kraft und einen Sinn sieht, sich das anzutun. Ja. Was und, wäre das für ein Sinn? Das wäre der Sinn der Komponistin und diesen Inhalten irgendwie gerecht zu werden. Das ist auch eine Form von Unterwerfung. Ja, das ist auch eine Form von dienenden Aspekt, der da ein Musiker mit hineinbringen muss, wenn er da mitspielen möchte. Und es gibt immer wieder noch genug Musiker, die diese Art von Musiker spielen möchten. Kann man nicht gegen den Komponisten kämpfen und sich nicht unterwerfen? Dann müsste man einen anderen Komponisten interpretieren. Also ich würde behaupten, vielleicht haben das schon manche versucht, sich dann über Diskurse mit den Komponisten so auseinanderzusetzen, dass sie sagen, das ist unmöglich, das geht nicht, und dann kommt der Komponist oder die Komponistin und sagt, aber ich muss das so hören, es muss das rauskommen. Das ist vielleicht ähnlich wie größenwahnsinnige Projekte wie diese Elbphilharmonie, ja, wo dann vielleicht aber schlussendlich dann doch nach Bauverzögerungen und Kostenexplosionen dann dieses Meisterwerk dasteht, und schlussendlich ist jeder begeistert, der das sieht und hört und erleben kann. Ähnlich ist es vielleicht auch mit so einem übermächtigen Kompositionsansatz. Ja. Also diese Höhe- oder Schmerzgrenzen, die sind bei Interpreten wie auch beim Publikum oft, oft aufs Heftigste provoziert. Ich habe mit einer Schauspielerin gesprochen über ihre Grenzen. Ich meine, die üben das ja vorher sehr stark, was sie dann aufführen. Aber sie hat erzählt, es hat einen Burgtheaterregisseur gegeben, mit Z, wie heißt der? Ach, ja, wurscht. Und der treibt die Schauspieler so an ihre Grenzen, dass sie sagt, ab dann wird spannend. Und vorher hätte man alles gewusst, wenn jeder jenseits oder diesseits seines Komfortraumes wäre. Also über diesen Komfortraum, das finde ich auch ein gutes Stichwort. Wenn ein Musiker oder ein Interpret, ein Instrumentalist oder auch ein Sänger oder eben auch ein Schauspieler, also ein Ausführender, so an seine Grenzen getrieben wird, dass er auch wie ein bisschen die Kontrolle über das Geschehen verliert. Also ein bisschen auch die Kontrolle über diese Tonerzeugung oder über diese Ausdruckserzeugung. Und in diesem Grenzbereich entsteht dann auch wieder Freiheit. Und auch wahrscheinlich unterschiedliche Aufführungen, dass man praktisch einmal, dass auch andersartig sein kann. Ja, und auch eben Bereiche, in denen man sich ein bisschen ferngesteuert oder wie ein bisschen fremd bestimmt bewegt. Und das hat was mit Transzendenz zu tun auch. Und Kontrollverlust. Ja. Und auch mit einer gewissen Distanz zu sich selber. Oh. Und das braucht man das? Das kann man auch mit Drogen erzeugen oder man kann das auch durch Meditation erleben oder durch exzessive Gebetsversammlungen. Also ich denke mal, diese Grenzbereiche, sich wohin zu bringen, sich aus der eigenen Verantwortung so ein bisschen rauszunehmen und in diese Freiräume zu kommen, um dann etwas zu erleben. Da gibt es verschiedenste Methoden. Die Musik in diesen Grenzbereichen ist eine Methode. Jemanden anschreien. Peter Zadek ist der Name vom Regisseur und ich glaube, der hat das auch gemacht. Also ich, das vielleicht nicht mit Anschreien, aber Zadek, also der war dafür eben, glaube ich. Ja, also ich fand dieses Zitat aus einem Sammelband mit dem Titel Hörstürze, Akustik und Gewalt im 20. Jahrhundert. Und da geht es zum Beispiel eben in einem kleinen Absatz darum, dass ein Klang, der an der oberen Grenze der vom Instrument leistbaren Lautstärke gebildet wird, ist im Grunde in ähnlicher Weise durch den Ausführenden unbeherrschbar. wie ein Klang in extremer Lage. Mhm. Also die Bedeutung des Handwerks für die Erzeugung von Klang wird außer Kraft gesetzt oder vermindert. Mhm. Und das hatte ich bei diesen ganz leisen Tönen, bei diesen Flageolett-Tönen mal angeführt, dass das extrem viel Kontrolle braucht, um das erzeugen zu können. Und da ist es genau eigentlich der andere Bereich. Es braucht extrem viel Anstrengung, etwas zu erzeugen, wo einem aber dann die Kontrolle entgleitet. Ich habe mal eine registriert bei einem Organisten, also die Register gezogen, weil das irgendwie so komplex ist, dass er es nicht selbst machen kann. Und das war in Linz auf der Bruckner Orgel im Dom. Und das war ein Werk auch von Max Reger, wo dann in, ich glaube, das war Max Reger oder war der dabei, das ist jetzt schon ein bisschen zu lange aus, wo man dann aber praktisch innerhalb weniger Takte sämtliche Register dieser Orgel ziehen musste, bis auf den Zimbelstern. Ich habe den in dieser Aufführung habe ich natürlich auch den Zimbelstern gezogen, weil es war klar, also das war irgendwie. In Eigenregie. Es war aber allerdings ein Missverständnis, weil also ich habe einfach nur noch gezogen, was da war. Und ich meine, die Kirche hat gebrüllt, aber jetzt so mit dem, was ich mit dir schon erfahren habe, das war natürlich bei einer Orgel, ist es ja wirklich jetzt dann vorhersagbar laut, weil mehr wie dieses Brüllen geht nicht, wenn alle Register inklusive Zimbelstern schon draußen sind. Man hätte, und das wäre mir jetzt schon ein Anliegen, dann nur noch dazu schreien können. Ja. Aber das war bei diesem Werk, ich glaube eben von Max Reger, eben nicht vorgesehen. Und das fände ich dann schon ganz interessant einzubauen. Aber also, das darf man nicht. Also Max Reger wollte das nicht. Ja, also, ja. Max Reger war auch noch in einer Zeit, in der vielleicht irgendwie so der Konformismus in der Musik oder auch etwas darzustellen als öffentliche Person, als Komponist war man da vielleicht noch mehr auch eine moralische Instanz. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kenne Max Reger zu wenig. Hätte man reden müssen mit ihm. Hätte man mit ihm reden müssen, aber das geht nicht mehr. Der ist schon, ich glaube, der feiert seinen 125. Todestag oder sowas. Ja. Aber wenn du das sagst, mit dem dazu schreien, dann wären wir eigentlich wieder bei Blutrausch, bei Klaus Schädel. Du hattest in der letzten Episode, in der Vorbereitung dafür, dich so schön schon damit auseinandergesetzt. Text so schön gelesen, das würde ich dich bitten, auch wieder mit reinzubringen in unser heutiges Gespräch. Ja. Vielleicht kannst du da irgendwas verwenden? Ja, es geht darum praktisch, Blutrausch ist ein Stück von ihm, er hat darüber im Spektrum der Wissenschaft geschrieben, nämlich das war der Anlass für dieses Stück Blutrausch. Da haben Psychologen von der Universität Konstanz eine Feldstudie gemacht, die sich mit dem Thema Gewalt im Kongo beschäftigt haben. Und er zitiert dann, ich vermisse es, ein Kämpfer zu sein, ich vermisse die Macht. Manchmal habe ich Menschen nur zum Spaß getötet, andere taten das auch. Blut kann einen mitreißen, so sehr, dass man nicht mehr aufhören kann zu töten. Und das war praktisch es hat ein ehemaliger Kindersoldat gesagt und offensichtlich hat sich Klaus Schädel das zum Anlass genommen. Und er schreibt dann selbst weiter, ich habe mein Stück in drei Teile gegliedert, Wort, Erkenntnis, Tat. Das Wort äußert sich in der Predigt, die Predigt ist mit ihren giftspeienden Worten, bei der Intellekt, Gehilfe der hasserfüllten Emotion ist, die Basis für die spätere Tat. Die Entmenschlichung des Gegenübers ist das Ziel, ohne sie kein Massaker. Diese Worte formten eine Erkenntnis des Schreckens, die sich im Massaker orgiastisch und exzessiv entlädt. Hier ist nichts feinsinnig und leise, es ist roh, laut, ungeordnet, körperlich, ohne Regeln und unerträglich. Ja, und da wären wir ja genau da, wo wir heute sein möchten, bei diesen musikalischen und auch physischen Schmerzgrenzen. Also dieses ohne Regeln, das formuliert er vielleicht auch etwas als Interpret schon seines eigenen Werkes wiederum, weil er ja durchaus sehr genau notiert hat, das Stück sehr genau aufgeschrieben hat, also minutiös die Technik aufgeschrieben hat, auch wie die Musiker und eben auch dieser Sprecher oder dieser Schreier, besser gesagt, der da auch noch mitmacht, dieser Sänger, wie die zu welcher Zeit eben was produzieren sollen. Also es ist jetzt dieses ungehobelte, unkontrollierte, ungeordnete, das er beschreibt, was schlussendlich vielleicht als Zuhörer erlebbar wird, ja. als Komponist durchaus sehr genau notiert, mhm. und auch sehr genau recherchiert worden, mit welchen Klängen oder mit welchen Techniken erzeugt er das, was er gerne erzeugen möchte. Also Klaus Schädel hat auch in früheren Werken schon viel mit elektronischer Bearbeitung, mit Echtzeit, Live-Elektronik gearbeitet und eben bei diesem Stück auch. Mhm. Man muss sich das wirklich vorstellen, dass jeder Interpret auf der Bühne wird in Echtzeit Klang bearbeitet. Mhm. Ja. Sind auch im Video gut sichtbar, sehr konzentrierte Leute am Mischpult auch, die Musiker sehr konzentriert. Und Moritz Eckert ist, glaube ich, wenn es stimmt, die Stimme. Ja, genau. Großartig. Also diese Stimme dazu, das war wirklich das Sahnehäubchen auf dem Massaker. Also was da aus dem Mund rauskommt, ist jetzt großartig. Also Wahnsinn. Ja. Mhm. Ja, und das hat aber für viele, die das hören, gar nicht mehr so viel zu tun mit dieser E-Musik, mit dieser ernsthaften Musik, sondern viele sagen, ja, das klingt ja eigentlich so wie Noise oder wie eine Punkband. Mhm. Ja? Also eigentlich mehr wie U-Musik, also diese Kategorisierung von E- und U-Musik, von Unterhaltung und Ernst, das ist hier auch eine Form von Provokation, so etwas in einem renommierten Festival für neue Musik zu bringen, dass sich der ernsten neuen Musik verschrieben hat, und dann kommt jemand mit dieser Punk-Ästhetik. Mhm. Ist auch eine mutige Entscheidung des Intendanten, diesen Komponisten da auch wirklich mit einzubinden. Ja, also finde ich, also von meiner Entfernung her wirklich Werk des Jahres 2016, sehr nachvollziehbar und eben auch, wie du sagst, mit dieser Recherche, dass das eben wirklich eingebettet ist in etwas, was vorher stattgefunden hat, nämlich eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt Kindersoldaten. Genau. Ich meine, es hat der Komponist beziehungsweise auch der Dirigent, Pierre-André Mollard, der hat unter anderem schon diese Recherche und auch diese Arbeit des Komponisten, sich auseinanderzusetzen mit diesen ganzen vielen Klangereignissen und mit diesem inneren Druck und mit dieser Ohnmächtigkeit auch gegenüber dieser Gewaltexzesse, der muss das ja dann sozusagen unter einen Hut bringen. Der Dirigent muss das ja dann schließlich zum Leben erwecken. Der muss eigentlich dem Komponisten ja auch ganz viel nachempfinden können, um dieses Orchester mit diesen Einzelmusikern so durch diese Orgie steuern zu können, dass das nicht auseinanderfällt, dieses Werk. Und da finde ich dann schon ein bisschen den Unterschied zu einer Punkband, die vielleicht in dieser Absicherung der Ereignisse, also das, was die da auf der Bühne machen, sich nicht so minutiös und so genau mit jedem Detail beschäftigen. Ja. Da passiert sehr viel auch als just doing for fun oder um einfach einen Ablauf von ein mechanischer Ablauf auf der Gitarre, und dann kommt halt dieses und jenes raus, zum Beispiel. Müsste man reden, wäre interessant. Ja. Aber man sieht das auch wirklich. Also dieses ganze Werk fühlt sich nicht an, als hätte jemand da Sachen an die Wand geklatscht und die landen dort zufällig. Das Standbild übrigens, da hält sich ein Musiker, ein Klarinettist, die Ohren zu. Aber es ist ein sehr differenziertes Bild, aufgelöstes Bild und nicht wuff, irgendwie was rauskippen. Ja, also er beschreibt auch selber noch zu seinem zentralen Aspekt seines Oeuvres ist die Verwendung von Klangmaterialien. Also alles ist Klang der Gegenwart und hat als Klang der Gegenwart ist Teil der Komposition. Mhm. Also er bezieht schon Stellung eben auch zu der vielleicht politischen oder auch Gegenwarts Entwicklungen. Also es ist vielleicht auch ein politischer Aspekt, der da noch mit hineinkommt oder ein moralischer, der damit angestoßen wird auch über diese Ohnmacht der Gewalt oder diese orgastischen Zustände von Mordmaschinen, menschlichen Mordmaschinen. Ja, ja, und die Gegenwart ist da wirklich spürbar. Also da gibt es auch, glaube ich, Maschinengewehrsalven, die man irgendwie hört, aber auch Trommeln und dieses Archaische. Ich werde mir dieses Stück jetzt einmal anhören bei meiner nächsten S-Bahn-Fahrt, wie sich das unter Menschen anfühlt. Gestern habe ich einen Podcast gehört von The Moth aus Amerika, das sind so schöne, das sind so Geschichten, und da muss man die Leute immer anlächeln, wenn man in der S-Bahn sitzt, und ich schaue mir das mal an. Wie sich das auswirkt, weil das ist schon interessant, diese Werke, von denen du auch immer wieder berichtest, draußen zu hören, wie es sich eben einfügt in die Welt, und das finde ich ist eine interessante Komponente. Ja, kann ich dir nur beipflichten. Was im Konzerthaus eben nicht beabsichtigt ist. Und das ist nein, aber es ist ja sozusagen, was im Konzertsaal passiert, ist ja ein Reinholen von der Gegenwart von draußen. Ja? Also eine künstlerische und künstliche Konzentration dessen, was außen passiert, oder was mit den im Entstehungsprozess eines Werkes mit einem passiert ist. Und ist für mich auch der Bezug zur Legitimation solcher Werke, dass diese Stimmen der Gegenwart oder diese Klänge der Gegenwart entstehen ja aus dem Hier und dem Jetzt. Ja. Das sind keine Ausdrucksmittel, die am Hier und Jetzt vorbei schauen. Das würde ich dann eher wieder diesen ewig grinsenden, gut gelaunten, volkstümlichen Schlagersängern ankreiden, dass sie oft an der Realität vorbei Menschen manipulieren. Das finde ich für mich persönlich nicht adäquat. Ja. Da gibt es den Schlager Teddybär 04, der bringt mich schon immer zur Rührung. Kennst du den? An die Tränendrüse. Also da bin ich nicht so bewandert, leider. Na, Teddybär 04, da geht es um einen Auto, also einen Trucker, der über Funkgerät immer mit einem Jungen funkt und letztlich, also ich kann das gar nicht nacherzählen, bin ich schon wieder so gerührt. Also sehr nett. Also da können wir gerne eine Episode einschieben. Über den süßen Schmerz. Über den süßen Schmerz, genau. Da, wo die Tränen fließen. Also ich kenne auch Musik, wo ich wirklich zu Tränen gerührt bin, die finde ich genauso wertvoll. Ich finde wertvoll, da Musik wertvoll und für mich eben keine Schmerzgrenze, wenn ich erleben kann, dass das aus einer Überzeugung heraus passiert, die auch eine Tragweite hat, eine Tragkraft hat. Und aber ich glaube, da verstehe ich dich jetzt so langsam. Also praktisch diesen Schmerz, den man da auslösen kann, der ist ja auch, der ist billig produziert jetzt in diesem Schlager, den ich da mit Teddybär 04. Genau. Er ist entsprechend kunstfertiger ausgeführt, wenn der eben anderweitig herkommt. Und möglicherweise hat das auch was mit Authentizität zu tun. Ist man eigentlich ehrlich oder auch dann natürlich ehrlich auch zu sich selbst? Genau. Wie billig macht man sich's zum Heulen? Genau, genau. Und ich meine, dass man manchmal sozusagen diese Billigprodukte auch mal gerne konsumiert, das liegt auch in unserer Natur, das ist ja total legitim. Mhm. Ja? Es wäre auch ein teures Leben, wenn man sich immer mit den Extrembereichen der Ausdrucksmittel auseinandersetzen müsste. Also das würde ja kaum ein Mensch aushalten, auf ein Leben gerechnet. Und es würde auch kaum ein Musiker aushalten, auf ein Leben gerechnet, auf ein ausübendes Musikerleben. Denn, und da komme ich nochmal auch auf so Schmerz- und Lärmbelästigung zurück, wenn die Dezibel, also die Lautstärkenmessung, wenn wir uns da gewissen Lautstärken zu lange aussetzen, dann kann es wirklich zu dauerhaften Hörschäden kommen. Und die gibt es bei Orchestermusikern vor allem auch, diese Gefahr. Wenn man sich vorstellt, dass im Orchestergraben zwischen 80 und 100 Dezibel herrschen und ein Presslufthammer hat 100 Dezibel und die Schmerzgrenze liegt bei 120 Dezibel, dann ist man da oft nicht so weit davon entfernt, dass man in Bereichen agiert, die echt gesundheitsgefährdend sind. Und da gibt es auch seit 2008 eine EU-Richtlinie für den Schutz von Musikerohren. Aber ich meine, das ist dann einfach Arbeitsplatz, andere kriegen ja Staublunge. Genau, würde ich auch so sehen. Also ich kann von mir selber auch behaupten, dass ich im Laufe meiner vor allem auch Unterrichtstätigkeit, wo ich ganz viel mit hochfrequenten Tönen zu tun habe, dass ich auch höher und schmerzempfindlicher geworden bin. Mhm. Also eine gewisse Form von Abnutzung. Was auch immer, das kann ich jetzt nicht so ganz genau bezeichnen. Ja, also das ist auch ein bisschen gefährliches Pflaster. Nutzung des Willens. Ja, ist es diese Toleranzgrenze dieser ewigen Wiederholungstäter, dieser lautpfeifenden Blockflöten-Schüler, die alle in der Sopranflöte in den höchsten Tönen fröhlich vor sich hin quietschen. Ist es das oder eben auch eine rein organisch-physikalische Abnutzungserscheinung? Der Flimmerhärchen da im Ohrkanal. Oder des Hörnervs, was auch immer. Mhm. Aber es gibt durchaus eine Kombination, die nicht gut tut auf Dauer und vor allem auch mir nicht gut tut, und das ist laut und hoch. Mhm. Und ich würde gerne, weil ich dieses laut und hoch als eigentlich sehr unangenehm empfinde, aber in manchen Kompositionen diese Kontraste von laut und hoch zu leise oder auch sanft, genau mit diesen Kontrasten viele Kompositionen auch spielen, die ich auch gerne selber höre. Und da würde ich dir gerne von diesem Stück Secondo Congegno del Sole Passante von Gabriele Manca aus dem Jahre 1994 zwei kleine Hörbeispiele vorspielen. Das ist original für verstärkte Blockflöte, also für zwei Blockflöten besser gesagt, für Sopran und Sopranino, Zuspielband und Live-Elektronik. Mhm. Und das Stück operiert in diesen Bereichen von sehr leise und sehr laut. Ja. Und jetzt würde ich einmal dieses sehr zwei, drei kleine Passagen mit sehr laut vorspielen und dann den Schluss, der wieder sehr leise aufhört. Aber gerne doch. Dann Achtung. Ja. Tolle Sache, mir ist ein bisschen schlecht geworden beim ersten Teil. Hört sich großartig an, ja. Das ist nur ein Auszug des Blockflöten-Sounds in kleinen Teilen. Dahinzu kommen dann noch eben auch Klänge vom Tape, die da noch verstärken oder entgegenwirken, und dann kommt noch Reverb dazu, also ein bisschen verschiedener Nachklang, Nachhall. Wir haben es jetzt praktisch trocken gehört. Das ist genau, das sind einfach ein paar Aufzeichnungen für die Blockflöte. Und die Sopranino kommt auch hinzu in diesen kleinen, feinen Oberton-Flageolett-Bereichen. Und dazwischen kommen immer wieder laute Passagen, die einen wie rausreißen aus dieser scheinbaren Idylle. Und das passiert sehr oft, dass es Passagen gibt in Stücken, die schier unerträglich wären, würden sie das ganze Stück hindurch andauern, aber in Kombination mit sanften, leiseren Passagen eine sehr schöne Struktur und ein sehr schönes Erleben auch suggerieren. Dieses was nachher gekommen ist, wäre ja ohne das, was vorher war, denkbar anders im Erleben. Genau, das wäre vielleicht auch, wobei das ja der Schluss ist, also es passierte davor auch ganz viel Leises, immer in Bezug auf dessen, was man vorher gehört hat, hört man das, was folgt, natürlich anders. Du, es gibt ja da bei Extremgeschichten, die emotionell auch anstrengend sind, den Begriff Comic Relief, dass man etwas lustig macht. Also wenn es nämlich sonst nicht auszuhalten wäre. Und so viel ich weiß, gibt's das bei Pornos. Also da bin ich leider keine Fachkraft dafür, aber es gibt eine CAE-Folge über Pornografie, wo das wirklich angesprochen ist. Und es gibt auch, das müsste man nachschlagen. Also das ist ein Ausweg, aus dem Unerträglichen praktisch ins Comichafte zu kommen. Und wahrscheinlich ist das auch der Begriff Commedia dell'arte nicht weit weg, aber da müssen wir mit Leuten reden, die sich da auskennen. Die Comic als Ausweg. Ja, ich meine, dieses etwas überhöhen oder etwas auch überzeichnen, ja, oder etwas aus einem anderen Blickwinkel darstellen, dass diese Ausdrucksmittel, die passieren ja ganz oft mit auch mit Extremen, also mit Überhöhungen von einem Phänomen, einem Ausdrucksphänomen. Gibt es auch in deiner Musik? Entschuldigung, ja? Ja, nein. Gibt es auch in deiner Musik? Kannst du dich mit deiner Flöte lustig machen? Schwierig, weil es mir so ernst ist mit dem Instrument. Also es ist so eine ernsthafte Beziehung. Lustig, es erfreut mich. Also ich freue mich, wenn ich Zeit und Ruhe genug habe, mich mit meinen Instrumenten zu beschäftigen. Und dann wird es auch lustig, weil ich gut gelaunt werde, wenn ich schön mich damit beschäftigen kann. Oder nicht nur schön, wenn ich eben mich intensiv genug damit beschäftigen kann, sodass ich aus einer Konzentration heraus in eine freudvolle Stimmung gerate. Es gibt schon Kompositionen, die so Schauspiel oder auch Bühnenagitation mit einbauen, also ins kompositorische Prinzip. Das gibt es sehr wohl. Da gibt es auch Stücke, die heißen dann Harlekin zum Beispiel, wo die Bewegung und auch das Agieren auf der Bühne was Darstellerisches mit hineinbringen. Da tue ich mir persönlich etwas schwer mit solchen Stücken. Da würde ich auch schnell eine musikalische Schmerzgrenze erreicht haben, wenn mir das Darstellerische zu viel wird. Also wenn ich das Gefühl habe, es kippt wieder. Mhm. Ja, ähnlich wie bei den Schlagersängern, dass dann das akustische Prinzip hinterm Darstellerischen zurücktritt. Permanent. Oder zumindest in zu großen Anteilen. Ein bisschen darstellerisch machst du ja auch, aber eben du sagst eben nicht zu viel. Also lieber genau, also lieber ein bisschen mehr die Musik aus sich heraus sprechen lassen. Da empfinde ich mehr dabei und kann damit auch mehr transportieren, als wenn ich mit dem darstellerischen Prinzip zu freizügig umgehe. Ja, aber ja. Es gibt Musiker und auch Interpreten, die genau andersrum besser funktionieren und dann transportieren die wiederum, weil sie eben anders geschichtet sind, über mehr Agitation transportieren die eben auch. Vielleicht das Gleiche wie ich, wo ich eher ein bisschen zurückhaltender agiere. Aber das wäre vielleicht ein interessantes Projekt, das man dir auf den Leib schreiben könnte, nämlich die ironische Flöte, die zynische Flöte, die sarkastische Flöte und vielleicht auch die ja, witzige Flöte. Und ja, und, ja, mit, der, mit der Randbedingung, dass du diese Performance jetzt von deiner Seite aus als zulässig empfinden solltest. Ja, ich meine, ich bin grundsätzlich nicht so wahnsinnig witziger Typ, ja. Also es gibt Menschen, die sind von sich aus witziger und humorvoller in ihrer Art, sich auszudrücken, denen würde das dann wahrscheinlich leichter fallen. Ja, aber das ist ja nicht eines unserer Sorge, weil das muss der Komponist machen. Also Witz in der Flöte oder Ironie, das ist ja, da können wir vielleicht oder ich oder du nur raten, was da möglich wäre. Also mit Ironie, und da wären wir auch nochmal beim nächsten Punkt, den ich mir so vorgenommen hätte mit dir heute. Ironie kommt ja sehr viel vor. Ironie ist ja auch ein Einstieg, sage ich jetzt mal, in eine Energie, ja, also über Ironie komme ich schon mal in so einen Energiepegel rein. Und wenn der Komponist Perikles Liakakis, mit dem wir uns ja morgen gerne unterhalten möchten, dem ich gerne ein, zwei Fragen stellen möchte, wenn der ein Stück geschrieben hat, das Tinnitus heißt oder Distortion, dann muss er sich irgendwas dabei denken. Und wenn das Stück dann eigentlich gar nicht so schlimm klingt, wie einem der Titel suggeriert, ist das schon auch ironisch. Ja, sag ich jetzt hier zu dir. Ich bin gespannt, was Perikles morgen dazu zu sagen hat. Aber wenn er jetzt ein Stück schreibt, das Tinnitus heißt, ich kann das jetzt nur nachsimulieren auf einem Ton, weil ich jetzt zwei Altblockflöten gleichzeitig spiele. Normalerweise sind das ja zwei Blockflötistinnen, oder Blockflötenspieler, männliche, die das ausführen. Wenn ich jetzt zwei Töne gleichzeitig spiele, die nur einen minimalen Tonabstand voneinander entfernt sind, und so schreibt er ganz oft am Anfang dieses Stücks Tinnitus, dann klingt das schon ein bisschen nach Tinnitus. Oder nicht? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ein Tinnitus klingt, aber das ist das, wenn jemand über einen spricht, dann hört man es manchmal klingen im Ohr. Das dürfte sowas sein, gell? Genau, genau. Das wäre auch, wenn man einen Sinuston hört. Mhm. Ich könnte dir einen schicken oder vielleicht kannst du einen produzieren. Ja. Welche Art auch immer. Also ein Ton, der nur eine einfache Schwingungskurve durch eine einfache Schwingungskurve darstellbar ist, also ein klinischer Ton sozusagen, der so ein Sinuston klingt in unseren Ohren nicht nach, nach Ton hauptsächlich, sondern eher nach, nach Unfall, also eher nach einem Stör. Ton, ja. Etwas, was nach vielleicht eben nach einem Unfall, einem im Ohr produziert wird. Und das sind auch diese Schmerzgrenzen werden dann auch erreicht, jetzt durch so etwas recht leicht, aber auch durch die zwei Töne, wenn zwei Töne eben frequenzmäßig aneinander liegen. Und Klaus Schädel in seinem Stück ist es auch oft eben durch die Elektronik, glaube ich, gemacht, dass es eben so singende, flirrende Landschaften sind, die eigentlich recht wehtun. Genau. Ich meine, was ich auch, das fand ich auch noch eine nette Begebenheit, bei meinem Konzertdiplom in Zürich habe ich das Stück von Louis Andriessen, dieses Stück Sweet, gespielt. Ja. Ich hatte dir ja da mal auch schon davon erzählt, in der Episode von den leisen Tönen. Und da gibt es in der Mitte des Stückes so eine Art gestaltbare Pause, also vom Komponisten vorgesehen. diese Pause soll man gestalten. Einen Maßriegel auspacken. Wie auch immer, genau. Ja, also wie auch immer gestalten. Das kann einfach ein Nichtstun sein, also eine Stille zu provozieren, also eine hörbare Stille oder was auch immer. Was hast du gemacht? Und ich habe einen Sinuston eingespielt. Und zwar einen Sinuston, der dual Pitch geschiftet war. Also einerseits mit minus 23 Cent, die eine Kurve minus 23 Cent kleiner gemacht und die andere Kurve um 35 Cent höher gemacht. Und dadurch entstand ein Ton, ich glaube auch, der ist an zwei Lautsprechern noch so von rechts nach links gewandert, sodass mein Bruder, der auch im Publikum saß, dann gemeint hat, boah, ich hatte echt Angst, ich habe einen Gehörsturz. Mhm. Ja, also so ein Ton auf die Schnelle empfindet man nicht als Ton, sondern man hat echt auf die Schnelle das Gefühl, es ist was in meinem Körper passiert und das ist nicht gut. Ein mechanischer Schaden, Wecker. Genau. Ich hatte mal das als Jugendlicher im linken Ohr durch, ich glaube, Schnupfen oder Verkühlung, das Gefühl, dass ich einen Viertelton tiefer höre wie im rechten. Und das heißt, alles, was ich da gehört habe, auch an Sprache, hat dissonant geklungen, hat mich tief beunruhigt, war aber dann ehest baldig wieder weg. Aber da habe ich mir eben gedacht, dass diese Dinge, wenn es da bei den Ohren was gibt, schon sehr unangenehm sind, wenn das vor einem bleibt, schätze ich einmal. Genau. Also ich hatte so ein Lärmtrauma mit 18 und eben genau, weil ich vor einer Box gestanden bin bei einem Rockkonzert. Fuck. Genau. Und dieser Gehörsturz erzeugt eben auch so ein leises, hohes Pfeifen im Ohr. Ja. Und das ging nicht mehr weg. Und was genau das jetzt ist im Innenohr, also ich höre auf allen Frequenzen gleich gut wie vor diesem Schaden sozusagen, aber dieses Pfeifen ist geblieben. Aha. Und da kann man schwer sagen, wie genau das im Körper produziert wird, ob das nur eine Erinnerung ist, ja, also eine Hörerinnerung, was auch immer, aber das klingt so ähnlich wie ein Sinuston. Und leise, also? Oder? Je nachdem. Wenn der Umgebungslärm laut ist, dann höre ich es eben nicht. Und wenn er leise ist, der Umgebungslärm, oder eben auch mit Schnupfen, wenn sozusagen das innere Hören verstärkt wird, indem man außen was zustopft sozusagen, ja, dann wird das intensiver und lauter. Und das kann schon auch in manchen Phasen belastend sein. Aber man lernt dann irgendwann mal damit zu leben. Aber das wäre auch etwas auch über Hörstürze, Akustik, in dieses große, weite Feld würde das auch hineingehören. Ich meine, Knalltrauma und so weiter, das muss man, glaube ich, recht schnell behandeln, wenn das war, nicht warten. Da kann man schon irgendwas machen, wenn es irgendwo knallt. Ja, man kann so mit Infusionen. Infusionen, genau, habe ich dann auch bekommen und mit so durchblutungsfördernden Medikamenten versuchen, das zu mildern oder auch manchmal kriegt man das wieder ganz weg, aber manchmal kriegt man es auch nicht mehr weg. Und ganz übel sind so Unfälle, wenn man auf der Bühne mit einem Mikrofon zum Lautsprecher eine Rückkopplung macht und da warnen die Leute auch wirklich davor, die sich auskennen. Die machen es eh nicht, aber dann, wenn irgendein Laie auf der Bühne ist und das ist mir auch schon einmal passiert, dass ich einfach dann zum Lautsprecher hingegangen bin und das kann schon an den Umgebungsmenschen schlimm sein. Also nämlich der Schaden. Also das Akustik ist keine schlampige Angelegenheit. Nein. Und ich meine, wenn du Lust hättest, könntest du, nachdem du dich ja auch viel mit Physik beschäftigst, ein paar Begriffe, die immer wieder da auch in diesen Recherchen vorgekommen sind, die jetzt weniger mit Musik zu tun haben, also mit dieser erlebbaren Musik, aber mit dem dahinter, mit dem physikalischen, akustischen Phänomen dahinter zu tun haben, das könntest du uns ja noch mal vielleicht kurz erklären? Ja. Eventuell nur als Link. Also diese Fachbegriffe wie Dezibel und Phon und Frequenz und Herz und Schalldruck und Amplitude. Also es kommt ja doch immer wieder vor. Auch. Das ist schon wenig Lust. In so Beschreibungen von Stücken. Aber wenn du keine Lust hast, was auch sehr legitim ist, weil es soll ja uns ja hier Spaß machen, was wir hier machen, dann lassen wir einfach diese Begriffe so für sich stehen. Weil in mancher Hinsicht dann diese Akustik, also die physikalische Parameter und die kompositorischen Prinzipien, die kann man oft in diesen Bereichen dann nicht trennen, weil es muss der Musiker bzw. auch der Komponist durchaus wissen, wo bewege ich mich denn da jetzt hin und ist das jetzt sozusagen überhaupt noch erträglich? Ja? Oder ja, ist das noch auch gerade wenn es in der elektroakustischen Musik, was da produziert wird, vor allem auch in der Verstärkung und auch in der Mikrofonierung und in der Beschallung von Konzertsälen dann, da sind schon Fachleute am Werk und auch Akustiker am Werk, die sehr genau wissen, was da physikalisch abläuft, damit es dann eben auch korrekt abläuft. Ja, und das ist auch ganz gut so, weil man muss sich dann im Detail nämlich wirklich gut auskennen. Und ich habe mir so irgendwie für den Tagesbedarf eigentlich nur gemerkt, die zwei Objekte, die gleich laut spielen, sind nicht doppelt so laut im Höreindruck. Es gibt also da auch eine Trennung zwischen der Physik, dem, was die Wellen so liefern, und auch der Physiologie, dem Höreindruck. Den Rest überlasse ich eigentlich immer sofort den Experten so, weil. Ja. Finde ich auch gut. Ich meine, was ich schön fand, so in meinen Recherchen noch, so, oder ganz interessant, wenn es um Lärmbelastung in Dezibel geht, dass Blätterrauschen zum Beispiel, das hatten wir auch schon mal gehabt, so bei 20 bis 40 Dezibel liegt. Also wenn man sich das vorstellt, wie laut ungefähr Blätterrauschen ist. Und dann die Schmerzgrenze bei 120 Dezibel liegt. Und wenn man so eine maximale Belastung, also Lärmbelastung pro Woche rechnet. Zum Dosimeter. Genau. Ab der dann ein dauerhafter Hörschaden auftritt, dann kann man sozusagen Blätterrauschen endlos hören. Mhm. Ja, da wird kein Schaden auftreten. Mittleren Straßenverkehr sollte man pro Woche nur 40 Stunden aushalten müssen. Mhm. Der liegt bei 85 Dezibel. Und Presslufthammer sollte man nur eine Stunde pro Woche aushalten, und der Orchestergraben produziert zwischen 80 und 100 Dezibel durchschnittlich, dann kann man schon so ein bisschen überlegen, wie es einem da geht. Bei einem Rockkonzert, das 110 Dezibel so Durchschnitt produziert, sollte man überhaupt nur 7 Minuten pro Woche hören, ja, und bei der Schmerzgrenze sind sie überhaupt nur 45 Sekunden und dann hat man schon einen Schaden. Mhm. Und ein Düsentriebwerk mit 130 Dezibel, ja, ich glaube, da darf man ohne Gehörschutz sowieso nicht sich dahinter hängen. Ja, ja. Und ich habe den schweren Verdacht, wenn unser Hund einmal unvermutet bellt, da fällt dann der Stift aus der Hand, so ist das so erschreckt, dann ist es bis Mittwoch, das Wochensoll schon einmal erfüllt. Ja, also ich fand jetzt bei diesen Überlegungen auch zu Schmerzgrenzen diese Auflistungen ein bisschen von diesen Dezibel-Abstufungen eigentlich noch ganz interessant. Ja, und vor allem, weil das Ohr oder der Mensch oder das Physiologische so eine riesen Bandbreite überdeckt von rein physikalisch minimalsten Druck. Wenn sich eine Fliege aufs Trommelfell setzt, ist mit ihrem Beinchen kraftmäßig sowas von fast null, aber man wird es hören. Und man muss dann eben, wenn eine Fensterscheibe geklopft wird, ist es so viel mehr Druck physikalisch über Größenordnungen, über das Tausendfache mehr. Und das Ohr bildet das alles ab. Und ich habe mir das irgendwie dann so gemerkt, dass es einfach der Logarithmus ist, der eigentlich nur noch die Null erzählt. Und das Dezibel kommt ja eben aus diesen Vergleichen, dass man das immer mit der Hörschwelle vergleicht und dann logarithmisch die Größenordnungen einfach einbezieht. Und mehr habe ich mir nicht gemerkt, außer dass es dann auch noch eben so ganz nicht linear ist. Eben zwei Wurstzimmer kosten 2 Euro, 4 kosten das Doppelte. Eben hochgradig nicht. Ja. Ja, was ich auch noch interessant fand aus meiner Hörerinnerung, dass für mich eben Laute und sehr hohe Töne sehr extrem schmerzreizend sind für mich und eben in den tiefen Frequenzen diese Schmerzgrenze sehr schwer erreichbar ist für mich. Also diese unterfrequenten Schallempfindungen, die man ja auch bei Orgeln kennt in den Kirchen, wenn man teilweise dann nur spürt, wie der Boden vibriert, das kommt ja auch mit einer extremen Wucht daher, aber in diesen tiefen Frequenzen beeinträchtigt das unser Schmerzempfinden. Na, die höre ich ja auch mit dem Bauch. Genau, die hört man weniger mit dem. Ich würde mir so wünschen, dass es die Ohren bei meinem Gegenüber sichtbar zugehen, wenn er nicht zuhört, was ich sage. Also das ist leider so, man kriegt nicht mit, was die Menschen hören, aber es wäre so schön, wenn man mitkriegt, dass der einfach das Ohr, weißt, das zieht sich dann so zusammen und dann weiß ich, okay, der hört mir jetzt überhaupt nicht zu, was ich da fasel. Ja, das ist irgendwo in der Natur nicht vorgesehen, dass wir unsere Ohren verschließen können. Das, und deshalb vielleicht gibt es diese Bandbreite an musikalischen Ausdrucksmitteln, weil so schließt sich unser Kreis, weil wir eben gezwungen sind, immer alles mithören zu müssen, wenn wir uns nicht extra verschließen. Ich würde gerne, Lothar, dir noch für das nächste Mal eine Hörhausaufgabe mitgeben. Ich habe dir einen Link geschickt von Ole Henrik Moe, Chaconna, ein Stück für Violine, die sich ausschließlich oder fast ausschließlich mit geräuschhaften Elementen auseinandersetzt, weil es ja ums Rauschen, um Geräusche und ums Rauschen und ums Zischen gehen soll nächstes Mal. Und da kannst du gerne ein bisschen reinhören. Ich werde für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese Hörvorausblicke immer auf die Website stellen, www.horch.xyz, als eben leicht zugängliche Vorbereitung. Das hat mir nämlich geholfen, wenn es leicht zugänglich ist, weil zwischendurch hat man Zeit, dann kann man dorthin gehen und ich weiß, da finde ich sie. Ja. Sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, dann beschließen wir diesen Kreis, oder? Ja, gerne. Und wenn wir jetzt praktisch dann auf die Stopptaste drücken und morgen dann noch mit Perikles Liakakis sprechen über das Stück Tinnitus und du kennst ihn, du hast mit ihm gesprochen, dass er da sein wird und vielleicht schaffen wir es nicht, weil irgendwas nicht funktioniert, dann wäre jetzt diese Episode aus. Wenn es jetzt weitergeht, dann hat es funktioniert, oder? Genau, wenn sie weitergeht, dann hören wir uns morgen und werden dann die Zuhörer auch teilhaben lassen. Gerne an dem Interviewgespräch mit Perikles Liakakis morgen. Und wenn es nicht weitergeht, dann verabschieden wir uns jetzt sicherheitshalber schon. Ich sage schon einmal auf Wiederhören. Und ich auch. Hallo? Ah, wow. Ah, sehr gut. Wow. Zum ersten Mal funktioniert sowas tadellos. Das ist unglaublich. Zum ersten Mal, mit dem ersten Klick. Gibt's nicht. Ja, hallo Perikles. Könntest du dich und deine Person vorstellen? Also, ich heiße Perikles Liakakis. Ich wurde in Athen, Griechenland, geboren. Ich hatte gestern meinen 47. Geburtstag. Happy Birthday! Und ich habe mit Musik, also mit klassischer Musik, relativ spät angefangen, also mit 18. Vorher habe ich in Bands gespielt, als Rockmusiker, was mir natürlich eine große Menge, also eine Menge Spaß gemacht hat. Aber dann irgendwo wird es ein Punkt, wo die Sache ernst wird und du denkst, okay, jetzt muss ich aber wirklich was können. Und so habe ich mich dann sehr bald für Kontrabass entschieden, weil ich E-Bass, also elektrischen Bass, in den Bands gespielt habe. Die Sachen sind sehr schnell weitergegangen. Es hat sich gezeigt, dass ich eventuell also nicht untalentiert war und ich bin auch sehr interessiert für musikalische Komposition. Also in Griechenland der damaligen Zeit, also 95, es war irgendwie sehr schwer, noch klassische Musik richtig zu studieren und selbstverständlich noch schwieriger, das moderne Idiom anzueignen. Also habe ich mich entschieden, nach Wien zu kommen. Ich habe dort an der Musikuniversität, also der damaligen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, eben Komposition studiert. Bin also in 2002, habe das Studium fertiggestellt und seitdem unterrichte ich an der gleichen Institution, am Anfang als Assistent, jetzt als Senior Lecturer. Komponisten, Dirigenten und Tonmeister. An Tonsatz und Komposition natürlich, die Komponisten. Also mein Hauptwerk, die letzten Jahre zumindest, befasst Opern oder Bühnenwerke, also Musiktheaterstücke, sagen wir lieber so. Und ja, ich arbeite sehr oft mit einem Grazer, also Musiktheater, das ist Drama Graz, und in Wien mit der Sirene Operntheater von Juri Eberhardt und Christine Torquist. Ja, was... Ich weiß nicht, ob das reicht, was ich noch dazu sagen sollte. Das war ganz wunderbar. Okay, von der Episode 05, die wir gestern, über die wir gestern gesprochen haben, da ging es ja überhaupt um Schmerzgrenzen. In der neuen Musik vor allem auch, aber so allgemein auch. Und unter anderem nicht nur um die physikalischen Schmerzgrenzen, sondern auch um die musikalischen, also auch über grenzwertige Erlebnisse, ja, in der neuen Musik. Also auch unter anderem, wo die eigenen persönlichen musikalischen Toleranzgrenzen aufhören. Ja. Da bin ich leider nicht der Richtige, weil diese Richtung, ja, hat mich ehrlich gesagt nie wirklich interessiert, du als Komponist und als Mensch auch irgendwo. Also die Schmerzgrenze in der Musik, ja, die habe ich sozusagen mit meiner Musik noch nicht überschritten. Auch wenn ich das in Werke von anderen Komponisten habe oder im Konzert oder so. Man kann über so etwas natürlich theoretisch sehr schön sich unterhalten, aber in der Praxis, ich glaube, es ist etwas, einen dann im Endeffekt nur nervt. Vielleicht bleibt nach so ein Erlebnis, so ein musikalisches Erlebnis nach dem Konzert, etwas, woran man sich eine Weile sich daran eben erinnern kann. Aber im Moment des Entstehens oder im Moment, der, wo man sich sowas erlebt, das Erlebnis, ist sowas eher peinlich, würde ich sagen. Und allein deshalb hat mich sowas bis jetzt noch nicht interessiert, sozusagen. Ja, ich meine, wenn ich da nochmal ein bisschen nachhaken darf, weil was uns interessiert, ist auch diese Grauzone, in der man sich dann bewegt. Also es muss nicht immer alles physisch wehtun, ja, dass man das Gefühl hat, es ist kaum auszuhalten, auch auf längere Distanz, ja. Ich meine, wenn ich deine Homepage aufmache, das Land ohne Worte, eine, ich weiß nicht genau, wann die Uraufführung war, 19.10., schrieb die kleine Zeitung 2016. Genau. Und wenn hier steht, dass der Soundtrack so ein bisschen zwischen Ambient und Noise eine schaurig schöne Untermalung schafft, wie kann man sich das dann klanglich vorstellen? Das geht doch schon auch für mich in eine doch eher wuchtige und nicht unbedingt süßlich schöne Richtung. Ja, natürlich, natürlich, klar. Aber ich habe vorher natürlich gemeint, also ich habe das natürlich wortwörtlich genommen, was du vorher natürlich gesagt hast. Natürlich, klar, weil sonst, also eine Kunst, die einem nichts antut, sozusagen, genau. Aber gar nichts, dann natürlich kein Sinn zum Geben hat, das ist klar. Also sowas braucht man überhaupt nicht als Mensch, das ist schon klar. Aber wie weit würdest du jetzt als Komponist sagen, möchte ich gehen, dass ich das Publikum auch irgendwo hinbringe, eben etwas unter Anführungszeichen auch bewirke? Also welche Toleranzgrenze hast du als Komponist, wenn du sagst vorher, dass es nicht peinlich wird, also dass es einem nicht wehtut, also du willst ja niemanden wehtun mit deiner Musik, genau, ja? Genau. Aber es braucht schon oft auch eine gewisse Kraft und auch eine gewisse Macht auch, um überhaupt etwas zu bewirken. Auf alle Fälle, klar. Vor allem, es braucht eine große Kraft, um überhaupt ein Stück fertigzustellen. Ja. Das ist immer natürlich etwas, woran man immer als Komponist und als Mensch immer selbst arbeiten soll. Das heißt, woher kriege ich denn diese Kraft? Ja, was bringt mir diese Kraft, eben ein Werk zu vervollständigen? Vor allem, wenn das eine große Form ist. Ja, ich meine, ich habe deine Oper Chodorkowski gehört und auch erlebt. Ich weiß nicht, ob es die Premiere war, aber zumindest hat mich das phasenweise schon fast ein bisschen überfordert in der Klang, auch Wucht, ich sage jetzt Wucht ganz bewusst, ja, auch der Sänger und des Ensembles, man hat oft wirklich gespürt und auch physisch, körperlich sich nicht entziehen können. Wie kamst du zu so einer Ausdruckskraft beziehungsweise auch zu so einer Aufführungspraxis, weil man muss es ja dann auch spielen in dieser Intensität? Ja, danke. Ja, das freut mich natürlich sehr, wenn das so ist. Also erstens einmal, ich bin also in dieser Oper davon ausgegangen, dass es ein russisches Thema ist. Und für mich hat Russland immer etwas sehr Überexpressives. Und ich habe eben, also in dieser Oper, das war halt die Grundidee, ja, dass die Musik überexpressiv sein soll. Und ich hoffe, es ist mir zu einem guten Teil gelungen. Jetzt als Mitwirkende, weil ich habe ja in der Oper auch dirigiert. Genau. Also das ist natürlich etwas, wo du zuerst einmal, sagen wir mal, gute Mitspieler brauchst, also gute Musiker, die da mithalten können vor allem und die wirklich eine Lust auf diese Musik haben. Ja, die möchten sich selbst in Frage stellen, also quasi das eigene Können und die müssen ja auch irgendwo diese Musik mögen. Das Schlimmste, was man heute an Musikern finden kann, sind sehr gute Musiker, die ihr Instrument wirklich beherrschen, die aber keine Lust auf diese Musik haben. Und die dann anfangen, prinzipielle Sachen zu hinterfragen, zum Beispiel, warum muss das so dissonant sein? Oder warum muss das so schwer sein? Ich meine, es muss nicht sein, ja. Es ist halt so gemacht. Ja. Ja. Es wäre, als ob man einen klassischen, also einen Komponist aus der klassischen Zeit, also aus dem 19. und 18. Jahrhundert, fragen würde, warum schreiben Sie so viele Oktaven? Ja. Ja. Ja. Es ist eine Frage der Sprache. Ja, ja, ja. Es ist eine Frage der Sprache. Ja, ich kann das verstehen, weil ich ja selber auch als ausübende Musikerin, als Blockflötistin ja auch immer wieder mit mir und meinem Instrument an Grenzen gebracht werde. Klar. Auch vor allem, wenn es um Entdeckungen oder um Zusammenarbeit eben auch für Uraufführungen geht. Und da würde ich gerne den Bogen ein bisschen auf ein Werk lenken, das du für das Duo Rekordronik geschrieben hast im Jahr 2009/10 für Petra Wurz und eben mich. Und da hattest du den Titel Tinnitus gewählt anfänglich. Jawohl. Ja. Und ja, ja. In deinem Begleitschreiben auch für das Jahr, für Programme, aber eigentlich eine sehr versöhnliche und im Grunde genommen sehr, sehr angenehme Beschreibung über, wo man sich hinbringen kann mit der Musik, also in welche Sphären. Ja, ja, und irgendwo frage ich mich jetzt auch im Sinne dieser Sendung, wie kommt es zu diesem Titel? Also es ist Folgendes. Damals hatte ich weniger, also Tinnitus war für mich weniger das, was man in der Arznei unter Tinnitus versteht, also einen Klang, den man im Ohr hat, der einen Menschen wirklich auch bis zum Wahnsinn führen kann, weil dieser Ton kommt ja von nichts, er entsteht aus dem Nichts und geht sehr, sehr schwer weg. Also es gibt keine Klangerzeugung, also es gibt kein Mittel, das diesen Klang erzeugt sozusagen. Es ist einfach nur ein Defekt des Ohres oder ich weiß nicht ganz genau. Das wissen ja die Ärzte auch nicht so ganz genau, woher ein Tinnitus kommt. Viele meinen, es kann auch psychologische Hintergründe haben. Aber da bin ich natürlich nicht der Spezialist dafür. Was mich in der Idee eines Tinnitus damals so fasziniert hat, war eben, dass man Töne hören kann, die in der Wirklichkeit nicht existieren. Also es gibt ein Phänomen, was der Physizist Helmholtz im 19. Jahrhundert, vielleicht ein bisschen später auch noch, entdeckt hat, nämlich das Phänomen der Interferenz und der Kombinationstöne, okay, ja, wie er das gesagt hat. Also das sind halt Töne, wenn du in einem Instrument zwei Töne spielst, die in eine gewisse Lage und in eine gewisse Dynamik gespielt werden, dann kann man sehr oft auch einen dritten und sehr, sehr oft auch noch einen vierten Ton sogar dazu hören, ohne dass die Töne gespielt werden. Das ist ein sehr seltsames Phänomen. Und das, also wenn wir auch, also wenn unsere Zuhörer auch Musiker sind, dann wissen sie bestimmt, was die Tartini-Töne sind. Ja, Tartini war eben dieser berühmte Geiger in Italien, der halt diese Töne eben als erster oder als einer der ersten entdeckt hat. Und eben das war genau das. Also er hat zwei Töne gespielt und plötzlich hat er gehört, dass da noch welche andere Töne mitklingen, mitschwingen. Und das kann man sehr gut mitbekommen, wenn man halt den einen von den beiden Tönen aufhört zu spielen, dann hören auch die anderen restlichen drei Töne auf, komischerweise. Und das war eben das, was ich als Klangvorbild in Ohren hatte. Okay. Und ich habe es auch mit der Elektronik sehr, sehr stark versucht. Und das ist mir auch zum Teil, ich wollte da nicht natürlich das ganze Werk so komponieren, aber da gibt es schon Teile, wo man das Phänomen tatsächlich hören kann. Ja. In der Elektronik. Ja. Ja, nicht nur in der Elektronik. Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Auch in den Blockflöten. In den Blockflöten, genau. Es kommt jetzt für mich nur trotzdem noch einmal die Frage auf dieses Tinnitus zurück, weil du hast ja teilweise die Blockflötenstimmen auch in Vierteltonabständen oder auch in, manchmal werden das ja dann noch kleinere Indifferenzen moduliert sozusagen auch und dadurch entstehen schon phasenweise immer wieder auch Differenztöne, die gehen an die Grenze des Unangenehmen, aber werden immer wieder durch diese erneuten Modifizierungen, sage ich, auch wieder dekonstruiert. Ja? Also es entsteht phasenweise ein Flirren, das auf die Dauer für mich und für mich als Zuhörerin auf Dauer nicht unangenehm ist, aber für einen kurzen Moment, also wenn ich jetzt so kurze Ausschnitte rausnehmen würde, eigentlich unangenehm, ja. Aber auf die Dauer entsteht ein Flirren, das sich wiederum relativiert, ja. Also die Momentaufnahme wäre für mich so, dass ich sagen müsste, nö, also das tue ich mir jetzt nicht an, ja, diesen Klang. Aber auf die Dauer von, ja, so auch im ersten Teil, so auf 2-3 Minuten entsteht eine Atmosphäre. Und jetzt hatte die Petra damals diesen Titel Tinnitus so negativ besetzt, ja, innerlich, emotional, ja. Das, ja, für einen Musiker ist natürlich sehr schön. Dass wir gemeint haben, also ich habe dann mit ihr gemeinsam entschieden, dich nochmal zu bitten, einen neuen Titel zu finden. Und dann findest du wieder einen Titel, der eigentlich auch nicht unbedingt das suggeriert, was dann musikalisch rüberkommt, nämlich Distortion. Ja, genau. Frage ich noch einmal nach, was dich dazu bewogen hat. Naja, gut, das mit Distortion, es war klar. Ich meine, es ist natürlich, ich muss jetzt auch sagen, es ist natürlich jetzt nicht sehr, es kommt nicht sehr oft vor, dass einem der Titel irgendwie kritisiert wird. Nicht? Und als Komponist bist du natürlich bei manchen Sachen schon sehr allergisch. Sagen wir so. Das ist mal ein Ding, nicht? Also das mit dem Titel, weil der Titel meistens ist etwas sehr Persönliches. Genau, du meinst auch empfindlich, auch emotional. Natürlich, natürlich, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich, weil der Titel bedeutet natürlich, etwas für dich, etwas anderes für mich, etwas anderes für Petra und natürlich selbstverständlich für jeden kriegt ein Titel eine andere Bedeutung. Das ist halt so, weil wir ja mit einem Wort nicht unbedingt dasselbe quasi in Verbindung bringen. Also für einen Musiker, für einen Spieler ist es natürlich total eine negative Geschichte, ein Tinnitus, für einen Menschen, der auch ein Tinnitus hat. Ich habe Gott sei Dank noch keinen Tinnitus und wie gesagt, also ich war eher an dieser philosophischen Seite interessiert. Jetzt was Distortion mit Ohr, quasi Distortion. Genau, also, ja. Das war also für mich eine gute Lösung, weil irgendwo, da bleibt ja immer noch dieses Distorted, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Also dieses ein bisschen gestört oder interferierte. Genau. Richtig, ja, Moment. Dieses interferierte Gefühl, ja. Moment. Ja. Was im Stück gibt. Und das hat dann auch noch was mit dem Ohr zu tun. Also etwas, was im Ohr entsteht. Klar, es ist Musik. Musik entsteht ja im Ohr. Aber nicht nur. Ja. Nicht nur. Wie wir wissen, es gibt auch Stücke, die sehr oft auf andere Medien oder also eine große Rolle, was man da sieht, was die Musiker machen, Musiker, Musikerinnen machen. Ne? Ich meine, da kommt für mich jetzt auch noch mal eine persönliche Frage. War das für dich schwierig, von dem ursprünglichen Titel, mit dem du ja auch etwas verbunden hast von Anfang an, ja, eben wie du sagst, eine philosophische Angelegenheit. War das für dich schwierig, dann nochmal einen Schwenk zu nehmen auf einen neuen Titel? Natürlich, selbstverständlich. Das ist immer sehr schwierig. Es ist, als ob du das Stück neu komponieren sollst. Okay. Also das ist mehr oder weniger eine extra Arbeit, nicht? Und extra Gedanken. Ja. Und du möchtest natürlich jetzt nicht das Stück plötzlich Trockene Blumen nennen. Ja. Ja, oder halt Die Sonne geht unter heute. Also du möchtest jetzt nicht irgendwie, weil es ist, das Ganze basiert ja auf einer Idee und der Titel soll für dich immerhin, wenn nicht für das Publikum, auch einen Hint immer an diese Idee immer noch haben irgendwo. Ja, also ich kann das... Wenn es auch nur für dich ist. Ich kann das einerseits nachvollziehen, ich kann im Grunde genommen alle sozusagen aus dieser Gruppe, die dazugehören, damit Musik überhaupt hörbar wird, also diese Triumvirat vielleicht sogar, ja, von Komponist, Interpret und Publikum, kann ich alle verstehen, dass so jeder so seine emotionale Sichtweise auch hat, vor allem auch auf Titel, weil man liest das Programm, man bereitet sich vielleicht irgendwie kurz ein bisschen darauf vor einem Konzertevent und hat sofort eine Assoziation. Oder auch als Musiker, man versucht ja immer auch über den Titel den Inhalt eines Stückes zu erkunden. Vielleicht, man kann nicht immer alles erfassen, aber zumindest versuchen zu erkunden, ja. Und für mich ist es jetzt interessant und auch schön, dass wir da heute nochmal darüber gesprochen haben, weil über deine Rückmeldung sich meine Sichtweise auf Titel und auf Titelgebung auch wieder ein bisschen erweitert hat. Und dafür würde ich dich jetzt im Moment mal, würde ich mich jetzt sehr herzlich bei dir bedanken, Pericles. Vielen, vielen Dank, liebe Elisabeth. Vielen, vielen Dank für das Interview und für die Interesse natürlich. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, und ich bedanke mich auch. Das war Episode 5 von Horch. Über Rückmeldungen würden wir uns freuen, als Kommentare direkt auf die Website oder vielleicht auch als Bewertung von iTunes. Ja, bis zum nächsten Mal in ungefähr 2 Wochen.